إن الحمد لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تمام تريش سفرة بيتون درج ودي ما خب غنيتا إن شاء الله مدى إكليرهم فنسوب السلام الموصلة إلى بلوغ المرام ودي يزند باي كتاب الجامع ودي يفنن متباب الأدب. باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وفي رواية خمس ولم يذكر فيها: وإذا استنصحك فانصحه. المراد بالحق ما لا ينبغي تركه، يعني ما لا يترك، ويكون فعله إما واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي لا ينبغي تركه، ويمكن استعماله في المعنيين: حق عليك بمعنى الواجب واللازم، وبمعنى كذلك الأمر المندوب الشبه الواجب وليس الواجب. فست حقوق للمسلم على أخيه، فهي حق للأول وواجب على الآخر: إذا لقيته فسلم عليه. فيفهم منه أنه دليل على وجوب الابتداء بالسلام، ولكن نقل بعض أهل العلم مثل ابن عبد البر وغير ابن عبد البر أن الابتداء سنة ورد السلام فرض، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام وقال: ادخلون الجنة حتى تحابوا ولا تحابوا، إلى الحديث: ألم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. كذلك بارك الله فيكم، أفضل الأعمال إطعام الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: إنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. أما معنى السلام، فالسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والمعنى اسم الله عليكم، أي أنتم في حفظ الله وفي أمان الله، كما يقال: الله معك وصاحبك الله وإلى ذلك. وبمعنى السلامة، أي سلامة الله ملازمة لك، وأقله أن تقول السلام عليكم، وأفضله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما إذا سلم فرد على الجماعة فيكفي أن يرد عليه السلام فرد واحد، فرد واحد يرد عليه السلام وليس الكل. والراكب يسلم على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، وقال بعض أهل العلم الصغير على الكبير، الصغير على الكبير. إذن من حق المسلم على المسلم إذا لقيه، إذا لقيه انتبه أن يسلم عليه، أما إذا ما لقيه ما ما ما في هذه المسألة، ويبدأ بالسلام عند الجلوس أو اللقي وعند الترك، يعني إذا جلس معهم يقول السلام عليكم يرحمكم، وإذا تركهم يقول السلام عليكم، إذا لقي الآخر يقول السلام عليكم، وإذا ودعه يقول السلام عليكم. كان الصحابة رضوان الله عليهم يرحمك الله، كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا لقي أحدهم صاحبه سلم عليه، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه سلم عليه أخرى، فكانوا يعيد السلام. بارك الله فيكم، انتبهوا لمسألة في السلام. الذي يقول السلام عليكم له بها 10 حسنات، ورحمة الله 20، وبركاته 30، وعندنا الدال على الخير كفاعله. فلو قلت لرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت أعطيته 30، أخذ 30، وهو أجابك فأخذ 30، ولأنك وانت دال على خير أخذت أيضا 30. طبعا هناك رواية أنه يرد ومغفرته، اختلف أهل العلم فيها، منهم من يصححها ومنهم من يضعفها، ولكن الأصل إذا حييتم بتحية فردوا بأحسن منها، فحيوا عفوا بأحسن منها أو ردوها. يعني إما أنك تقول واحد يقول لك السلام عليكم تقول وعليكم السلام مثلها، أو أحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف ترد أحسن منها؟ قال تقول ومغفرته. فمن أهل العلم الذين يضعفون هذه مغفرته ما يأخذه، ومنهم من يأخذ ذلك. وإذا دعاك فأجبه، ظاهره عموم الإجابة لكل دعوة، ولكن العلماء خصوا ذلك بالوليمة، لأنه الذي يدعى إلى طعام الوليمة وما عنده من عذر فقد عصى أبا القاسم إن لم يجب، عصى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استنصحك فانصحه، إذا طلب منك النصح في الدنيا أو في الدين فأعطي نصيحة وكن مخلصا في ذلك، وطبعا نصيحة تكون بعلم، وأما إذا ما عندك علم تقول له أنا ما عندي علم اسأل غيري. ولا تجب النصيحة إلا إذا طلبت، أما إذا الإنسان أراد أنه يعني ينصح أخاه لغير طلب فمندوب. الرابعة إذا عطس فحمد الله فسمته، وفي رواية فشمته، وهي الرواية تشميت العاطس، تشميت العاطس أو تسميت العاطس هو أن تدعو له بالهدى وحسن السمت المستقيم. والأصل فيها السين ولكن قلبت شينا، الأصل تسميت العاطس من السمت الحسن، لأنه تقول له ويصلح بالكم. ففيه دليل على وجوب تشميت أو تسميت العاطس الحامد، الحامد. طبعا هذا الدليل على الوجوب، ولكن أنه يقول بالاستحباب. فإذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن إذا حمد الله عليكم السلام إذا حمد الله فقال الحمد لله، تقول له أنت يرحمك الله فيرد يهديكم الله ويصلح بالكم. في رواية الحمد لله على كل حال يهديكم الله ويصلح بالكم. أما عند الكوفيين أو عند الكوفيين عفوا قالوا يقول يغفر الله لنا ولكم بدليل ما أخرجه الطبراني عن ابن مسعود وما أخرجه البخاري في الأدب المفرد يغفر الله لنا ولكم. كما ذكرنا أنه في هذا في الرواية فيها شيء من الضعف. وبارك الله فيكم، إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم يسمعه أن يقول يرحمه الله. وإذا ما قال الحمد لله من باب الأمر المعروف من المنكر يقال له عطست قل الحمد لله، ويشمته ثلاثا بعد الثلاث فهو مسكوم. يعني عطس الأولى قال الحمد لله يرحمك الله، ثاني عطس يرحمك الله، ثالث يرحمك الله خلاص، الرابع فهو مسكوم لا يقال له بعد ذلك شيء. أنا قد يقال له شفاك الله أو عافاك الله لأنه مر. وسبحان الله في هذا الحديث دليل على عظم نعمة الله سبحانه وتعالى. فهذا العطاس أو العطاس، يقال عطاس أو العطاس، هذا بارك الله فيكم فيه نعمة للإنسان بأن تخرج الأبخرة المحتقنة في دماغه ويخرج الوسخ الذي عنده، فذلك فيه نعمة، فذلك يحمد الله عليها. كانت اليهود تتعاصص عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون الحمد لله، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هم يريدوا يسمعوا يرحمكم الله، ولكن النبي ما كان يقول لهم يرحمكم الله. الخامسة إذا مرض فعده، يعني إذا مرض المسلم فعليك بزيارته. وفيه دليل على وجوب عيادة المسلمين للمسلم، وذهب الجمهور على أنها مندوبة، مندوبة يعني مستحبة، أو أكثر ما يقال أنه فرض الكفاية، فمن زاره أسقط ذلك على الآخرين. والأخيرة بارك الله فيكم الأخيرة، طبعا انتبهوا لمسألة أن عيادة المريض فيها أجر عظيم. السادسة قوله وإذا مات فاتبعه جنازة المسلم معروفا كان أو غير معروف. طبعا يا أخوة المشي في الجنازة فيه أجر عظيم، وحمل الجنازة فيه أجر قيراط، والقيراط جبل كبير. بارك الله فيكم حديث 1340 كابيتل الأدب. من هي يبقى الأدب؟ من دون هذا بعضهم تسميه اتسيون، اتسيون والتأديب داس كومت فون اتسيونكس ماس نامن. aber das geht hier nicht um Erziehung an sich selbst, sondern das geht um erzieherisches Verhalten eines Muslims nach dem Islam. Also wie sollte der Muslim sich verhalten in bestimmten Themen, wie sollte seine Erziehung dabei sein und sein Umgang mit den anderen. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Recht eines Muslims seinem Bruder gibt sechs. Wenn du ihn triffst, dann gib ihm den Friedensgruß, fasallim alayh. Und wenn er dich einlädt, dann solltest du annehmen. Und wenn er dich Ratschlag oder Beratung bittet, dann gib ihm Ratschlag. Und wenn er ihn nicht und nachlobt, dann schämmitu, das bedeutet, sag ihm das Bittgebet. ناخدين ميسي. وإذا مرض فعله وانذن كرنك فخت دم بزوخي وانذنها اشتغط دم زاي in seinem Leichnamzug dabei. Rawahu. Das wird in Sahih Muslim wieder. Es gibt natürlich eine andere Überlieferung mit 5. Das wird das Recht eines Moslems oder Pflicht eines Moslems gegenüber seinem Bruder. Sind die Pflichten sind 5. Und er hat, wenn er dich um eine Empfehlung bittet, dann sollst du ihm empfehlen. Der hat das nicht erwähnt, diesem Überlieferung. Barakalafik Recht hat ein Moslem und 6 Pflichten für den anderen Moslem. Was bei mir Pflicht ist, ist dein Recht und umgekehrt. Das erste ist, wenn du einen Moslem triffst, dann sagst du Salam alaikum. Gibst du ihm Friedensgruß oder begrüßt du ihn mit Amal. Barakallahu fikum. Assalam. Nach dieser Überlieferung, man kann sagen, Salam zu geben ist eine Pflicht für einen Muslim, wenn der Muslim seinen Bruder trifft. Das gilt auch für die Schwester. Wenn eine Muslima ihre Schwester trifft, dann sagt sie ihr auch Salam alaikum. Das ist das Gleiche. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du ihn triffst, dann sag ihm Salam. Aber viele Gelehrten haben gesagt, Assalamu alaikum ist, wenn man anfängt, das ist Sunnah. Das empfehlenswert. Aber erwidern von Assalam, sagen sie, das ist Pflicht. Das ist Pflicht. Mindestens sagen von Assalam ist eine Vorhandlung. Eines. Und der Prophet sagt, die besten Taten sind, dass du Speise nicht. Und der Prophet sagte auch, Ihr werdet Paradies nicht kommen, bis ihr euch mögt. Und ihr werdet euch nicht mögen, bis ihr den richtigen Iman habt. Ihr werdet ins Paradies nicht kommen, bis ihr den richtigen Iman verinnerlicht. Er wird den richtigen Iman nicht verinnerlichen, bis ihr mögt. Ihr werdet euch nicht mögen, bis ihr Frieden unter euch verbreitet und Friedensgruß haben die Gelehrten daraus abgeleitet. Ammar ibn Yasir sagte, Ba'alehi, 3 Eigenschaften, wenn du die hast, dann hast du den ganzen Iman. Insaf und min nafsik, dass du mit dir selbst, dass du al-insaf bedeutet, dass du gerecht mit dir selbst bist. Das heißt, wenn du Fehler machst, dann weißt du selber, du hast Fehler gemacht, deshalb bittest du um Entschuldigung. Das heißt, du bist gerecht mit dir selbst. Zweitens, wa baddu salami lil alim. Das heißt, und wenn du einen Alim, einen Wissenden siehst, dann sagst du Assalamu alaikum. Und Al-Infaq min al-Iqtab, wenn du auch wenig hast, dann gibst du für Allah subhanahu wa ta'ala und spendest du für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, man sollte immer versuchen, Assalamu alaikum sagen, weil man damit Lohn bekommt. Jetzt aus Salam von Sahaba zu sagen, da kam ein Mann, der sagt Assalamu alaikum, der Prophet hat gesagt, er hat 10 bekommen. Dann kam ein anderer, der hat gesagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, der hat gesagt 20. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Prophet 30. Der sagt, Salam alaikum hat 10 Hassan bekommen. Salam alaikum wa rahmatullahi 20 wa barakatuh 30. Und übrigens, wenn du das jemandem sagst und er erwidert dir, dann bekommst du 60 Hassan, nicht mehr 30. Weil du auch verursacht hast, dass er zurück erwidert und dann bekommst du auch den Lohn dafür. Assalamu alaikum, was bedeutet Assalamu alaikum? Assalam ist der Name Allah subhanahu wa ta'ala. Ist der Name Allah subhanahu wa ta'ala. Frieden. Das bedeutet, der Name Allah auf euch, möge euch behandeln. Und das ist auch mit Bewahrung Allahs mit euch, das wird, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch schützt. Der Name Allah auf euch, dass Allah schützt euch und Bewahrung Allah mit euch. Das ist die Bedeutung von Assalam. Wenn eine Gruppe da sind und einer sagt Assalamu alaikum, da brauchen nicht alle zu sagen, es genügt auch, dass einer erwidert. Und wenn einer läuft und der andere sitzt, der Laufende sagt Assalamu alaikum. Wenn einer denn einer auf Pferd ist oder im Auto ist und der andere läuft auf der Straße, derjenige im Auto sitzt, der sagt Salam alaikum. Und wenn wenige Leute sind und andere mehr, dann die wenigen sagen den anderen, den mehreren Assalamu alaikum, und der Kleine sagt den Erwachsenen Assalamu alaikum. Barakallahu fikum, das ist das Erste. Das ist das Recht eines Muslims. Wenn du ihn triffst, wenn du ihn triffst, und wenn du dann auch ihn verlässt, dann sagst du Assalamu alaikum. Du hast ihn getroffen, Assalamu alaikum. Du willst gehen, du sagst auch Assalamu alaikum. Und subhanallah, die Sahaba, radwallahu alaihim, Anas, radwallahu alaihim, sagte, als der Sahabi seinen Bruder getroffen hat, der hat ihm Salam alaikum gesagt und sie sind zusammen nebeneinander gelaufen und da kam ein Baum dazwischen und die haben sich getrennt und dann haben sie sich wieder gesehen nach dem Baum. Dann haben sie nochmal Salam alaikum gesagt. Und es gibt eine Überlieferung bei Abu Dawud, wenn ein Muslim seinen Bruder trifft, dann sagt ihm Salam alaikum. Und wenn ein Baum dazwischen kommt oder eine Wand dazwischen kommt und dann sieht er nochmal, der sagt ihm nochmal Assalamu alaikum. Dann bekommt man dafür ihr Lohn. Aber heutzutage, wenn du eine Person zum Beispiel zweimal Assalamu alaikum sagst, dann sagt, oh, war das doch gesagt? Weil die meisten keine Ahnung haben von ihrer Religion. Sagt, was ist los? Werden wir heute den ganzen Tag nur Assalamu alaikum hören? Subhanallah, jemand sagt dir, du bist, möge Allah dich schützen, möge Allah dich bewahren. Du bist unter seinem Schutz und seiner Bewahrung. Dein Name Allah ist auf dich. Ist das nicht gut? Aber Jahl macht schlimmer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Zweitens, wenn dein Bruder dich einlädt zum Essen, dann nimm an. Normalerweise, das gilt für alles. Aber die Gelehrten sagen, das gilt speziell für Walima. Wenn er geheiratet hat und Essen gekocht hat für Heirat und er lädt dich ein und du hast keinen Grund abzulehnen, dann sollst du annehmen. Drittens, wenn er von dir eine Empfehlung oder einen Ratschlag verlangt, dann gib ihm. Wenn er von dir das nicht verlangt, dann kannst du selber geben. Aber wenn er dir nichts sagt, dann lass. Du bist nicht verpflichtet. Weil hier steht im Hadith, wenn er dich um Rat fragt, dann gib ihm. Und das heißt, wenn er dich nicht fragt, dann brauchst du nicht unbedingt. Viertens, wenn er niest und sagt Alhamdulillah, dann sagst du ihm, Irhamukallah. Fasammitu. Was wird Fasammitu? Assamt. Assamt, barakallahu fikum. Das ist dein Charakter, dein Benehmen, dein Erscheinungsbild. Und deshalb, du sagst ihm, يهديكم الله ويصلح بالكم. Wenn du sagst, ja, der sagt, Alhamdulillah, du sagst ihm, يرحمك الله, dann sagt er das andere. Das heißt, du weißt, dass er gut ist in diesem Zusammenhang. Und sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir verzeihen oder Barmherzigkeit schenken. Das ist ein, natürlich ein Hadith, das Hadith ist ein Beweis, dass es Pflicht ist, wenn jemand niest, dass man ihm sagt, und er sagt Alhamdulillah, Yarhamukallah. Wenn er Alhamdulillah nicht sagt, dann sagst du ihm nicht Yarhamukallah. Wenn er Alhamdulillah nicht sagt, dann sagst du nicht Yarhamukallah. Der Prophet s.a.w. sagte, wenn jemand von euch niest, dann soll er sagen Alhamdulillah. Und sein Bruder sagt ihm Yarhamukallah. Und er sollte sagen Yahdikum Allahu Yusuhbalakum. Er sagt, gelobt sei Allah, möge Allah dir Barmherzigkeit schenken, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir Rechtleitung geben und möge Allah subhanahu wa ta'ala deine Sache verbessern. Dein Charakter, dein Benehmen, alles, das wird dein, dich allgemein. Und so, barakallahu fikum, das ist eine Sache, die wichtig ist bei den Muslimen. Und subhanallah, die Juden zur Zeit von Propheten Muhammad kamen zu ihm und die haben absichtlich gemacht, Itzir, Alhamdulillah. Und die erwarten, dass der Prophet ihnen sagt, Yarhamukumullah. Aber der Prophet sagte, Yahdikumullah. Möge Allah o iş geçtiler. Zatim. Ve nizirak möge Allah o iş bam herzlich geçenke. Deshalb barakallahu fis eine Pflicht für einen Muslim, wenn jemanden hört, der niest und der lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Muslim ihm sagt, Yarhamuka Allah. Wenn nicht sagt, Alhamdulillah, ist es kein Problem, dass du ihm sagst, du hast gerade zum Beispiel, das war Niesen, deshalb man sagt, Alhamdulillah. Oder sagst du ihm, hast du Alhamdulillah gesagt? La, Alhamdulillah. Sagst du ihm, Yahdikum Allah, Yarhamuka Allah. Yahdikum Allah, Mustahba Alakum. Ein Bruder hier bei uns in der Moschee, der hat gemacht, weißt du, der hat, er liest hier in der Moschee, dann sagte ihm ein Bruder, Yarhamuk Allah, der hat ihm gesagt, Habibi. Mein Liebling, der weiß nicht, was er sagt. Das hat ihm gesagt, Habibi. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Das aber, wenn man auch niest, dann sollte man die Hand vor den Mund tun. Und dann sollte man das sagen, Barakallahu fikum. Wenn man dreimal niest, danach sollte man nicht mehr sagen, Yarhamuk Allah, weil man krank ist. Und Subhanallah, schaut mal, warum sagen wir Alhamdulillah nach dem Niesen? Niesen eine Gabe ist. Dass du dies, was du vielleicht in deinem Hals hast oder in deine Luftröhre hast, überhaupt, das kommt raus von da sagen die Gelehrten hier Al-Adkhira, die sagen von Rauch und von anderen Themen, da kommt raus. Und das ist subhanallah medizinisch auch heutzutage zu belegen mit Niesen, dass Niesen gut ist für Blutkreislauf. Deshalb, weil das eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann sagen wir Alhamdulillah. Und das ist Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir niesen. Das heißt, laut Hadith, wenn man nicht sagt Alhamdulillah, sagst du nicht Yarhamukallah. Wenn du nicht gehört hast, dann könntest du sagen, hast du gesagt Alhamdulillah? Wenn er sagt ja, dann sagst du ihm Yarhamukallah. Fünftens, Barakallahu fikum. Wenn er krank wird, dann besuch ihn. Wenn dein Bruder krank wird, dann besuch ihn. Ist Besuch eines Kranken Pflicht? Bei manchen Gelehrten ja. Sagen das Pflicht. Bei anderen Gelehrten sagen, dass es empfehlenswert. Eigentlich, wenn er besucht wird von Muslimen, dann müssen nicht alle ihn besuchen. Wenn eine Gruppe das macht oder einige das macht. Aber das ist natürlich schön, wenn man, Barakallahu fikum, ein Muslim, wenn der Muslim krank wird, dass man ihn besucht. Sechstens, وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُهُ, wenn er stirbt, dann sei in seinem Leichnamzug. Du warst mit ihm in Dunya, er war Brüder, und er starb, und er verdient als letzte Ehre von dir und letztes Pflicht für deinen Bruder, dass du ihn, dass du seinen Leichnam trägst und dass du ihn bestattet. Und das war Klaufikum wichtig in diesem Zusammenhang. Und übrigens, wer einen Leichnamzug mitträgt und mitmacht, dabei ist, bekommt einen Lohn von einem Qirat. Qirat, das ist so eine Maßeinheit, wie der Berg von Uhud. So groß. Ein großer Berg von Hasanat bekommt man für Leichnamzug. Natürlich, wenn die Person Muslim ist. Aber mashallah, ich meine, die Muslime sind in unserer Zeit so barmherzig, dass sie heute auch bei allen gehen. Kein Problem für sie. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. هذا الحديث فيه إرشاد للعبد إلى ما يشكر به النعمة. المراد في الدنيا انظر إلى المبتلى والأفقر، وانظر إلى من هو أدنى منك في الدنيا. يعني أنت عندك تأكل وتشرب وعندك مركب وعندك أمورك في الدنيا، فلا تنظر إلى من هو أغنى منك وعنده أكثر منك، لا، في الدنيا انظر إلى هو من أسفل منك، حتى لا تحتقر نعمة الله سبحانه وتعالى، ولا تظن أن هذه النعمة التي عندك قليلة، فانظر إلى من هو دونك. أنت ترى، انظر إلى الأعمى، أنت تسمع، انظر إلى الأطرش، أنت تتكلم، انظر عليكم السلام، أنت تتكلم، انظر إلى الأخرس، أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك السلامة، فانظر إلى ذلك العبد المريض، أنت غني، انظر إلى الفقير، انظر إلى الفقير. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه أو فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل. إذا تريد تعرف نعمة الله انظر لأسفل منك، أما في الدين فانظر إلى من أعلى منك، في الدنيا انظر إلى من أسفل منك، انظر إلى الأفقر، انظر لما عنده، انظر إلى المريض، إلى المبتلى، إلى كذا، حتى تشكر النعمة. ولكن في الدين انظر إلى من هو أفضل منه، انظر الذي يقوم الليل ويصوم النهار، والذي يعرف القرآن، والذي يتعلم الدين، انظر إلى هذا، فكن مثل هذا حتى تربط هذا المؤمن على إيمانه، فهكذا يكون المسلم في حياته. والله تعالى على وعلى. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه زاكته دقزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكته شاوت دي ينجن und schaut nicht die Leute, die über euch sind, damit ihr die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala nicht überschätzt oder nicht richtig einschätzen könnt. Mit anderen Wörtern, in diesseitigen Leben schaut mal die Leute, die unter euch sind, diesseitig mäßig, das wird dunia mäßig. Und nicht die Leute, das heißt, schaut die Leute, die in dunia körpermäßig oder vermögensmäßig unter euch sind. Und schaut nicht die Leute, die körpermäßig oder vermögensmäßig über euch sind. Damit ihr die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala nicht leugnet. Barakallahu fikum, eine Empfehlung, das ist eine Rechtleitung für einen Muslim. Wirklich Dunya und Religion. Dein Leben und deine Religion. Im Leben, du kannst sehen, dann mache dir Gedanken über diese Leute, die sie nicht sehen können. Und sei dankbar, dass du sehen kannst. Du kannst hören, aber die anderen nicht. Du kannst sprechen, aber einige nicht. Du kannst laufen, einige nicht. Du bist gesund, einige sind krank. Du hast Zeit, einige haben nicht. Du hast zum Essen, zum Trinken, du kannst dir was leisten, du kannst was kaufen. Es gibt andere, die nicht zum Essen, die bis zum Trinken haben. Deshalb, wenn du diese Leute siehst, dann bist du dankbar. Du sagst, Alhamdulillah, ich habe zum Essen, ich habe zum Trinken, ich kann gehen, ich kann mir was leisten, ich kann hören, ich kann sprechen, ich kann das machen. Das ist dunia-mäßig. Aber in der Religion schaust du die Leute, die über dir sind, nicht unter dir. Weil eigentlich diese Leute, zum Beispiel eine Person, die betet in der Nacht, fastet am Tag, die praktiziert die Religion, die ist gute Person, charaktermäßig und so weiter. dann schau diese Person und sag, schau mal, subhanallah, diese Person praktiziert den Islam richtig und ist besser als deine Person dann, weil du nicht so machst wie diese Person. Deshalb in Dunya, sollst du dankbar sein, indem du die Leute siehst, dann bist du Alhamdulillah dankbar. Aber in der Religion siehst du die anderen, die mehr machen und die leisten, dann wirst du dich schämen und vielleicht versuchst du auch besser zu werden in deinem Leben. So sollte der Muslim sein. Und subhanallah, wenn man nur richtig betrachtet, dann werden wir total anders leben. Dann wirst du die Muslime sehen, die versuchen, was zu leisten für Allah subhanahu wa ta'ala, für ihre Religion. Und dunyamäßig sind sie dankbar, sind sie bescheiden. Weil wenn jemand, zum Beispiel jetzt, wenn du siehst, es gibt tausende von Menschen, es gibt 100 Millionen Menschen auf der Welt, die haben Not in Nahrung. Nahrungsnot haben sie. Die haben nichts zum Essen, die haben nichts zum Trinken. Aber schau mal bei dir, du hast eine Mülltonne vor deinem Haus und Allahu a'lam, wie viel du von Essen und von Getränken wegschmeißt. In manchen Ländern, du gehst in einen Laden, du findest keine zwei Arten von Getränken. Schau mal, wenn du jetzt hier in die Kaufhalle gehst, wie viel Hunderten von Getränken du findest. Schau mal nur, wie viel Sorten und Arten von Essig du hier finden kannst. Von Brot, Käse, mehr als 300. Und in anderen Ländern, es gibt in manchen Ländern Leute, die pro Jahr einmal Fleisch essen. Einmal. Ich habe selber Familien gesehen. Ich will nicht über andere erzählen. Ich habe das selber gesehen, weil ich einmal so ein rund, sage ich jetzt, Gang gemacht habe in einem armen Viertel in einem Land. Und ich habe mit den Leuten gesprochen. Allahu Akbar. Wallah al-Azim, einige haben mir erzählt, dass sie seit sechs Monaten nur Brot und Tee essen. Die haben was anderes nicht gefunden. So, wenn man das hört, barakallahu fikum, wenn du heute die Bilder von diesen Kindern in Afrika siehst oder von diesen Naturkatastrophen, nach Naturkatastrophen und sowas, was passiert, dann sollst du dankbar sein. Aber in Religion, sag mal, die Leute, die Wissen haben, die den Islam praktizieren, die versuchen immer besser zu werden. Und so sollte der Muslim in seinem Leben sein. Wallahu ta'ala ala wa'a. وعن الناس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم. قال النووي قال العلماء البر بمعنى الصلة وبمعنى الصدق وبمعنى اللطف والمضرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. قال عياض حسن الخلق مخالفة الناس بالجميل مخالقة عفوا الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة. وحكي فيه خلافا هل هو غريزة أو مكتسب، يعني هل حسن هو شيء أصلا في الإنسان أم مكتسب؟ فمنه ومنه يعني منه ما هو أصلا. في بعض الناس أصلا عنده صبر، في بعض الناس يتعلم هذا الأمر. وجماع حسن الخلق طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل المعروف. طلاقة الوجه، الإنسان يقابل الناس بوجه طلق، يبتسم إذا استطاع، ثم كف الأذى، ما يؤذي الآخرين، وبذل المعروف. هل الإنسان ينصح بالحسنى، يفعل المعروف يعني أشياء الحق، يعني يفعل الحق، يبتعد عن الحرام وما يؤذي الآخر. ألا أدلك على شيء إذا فعل يا رسول الله، دلني على شيء إذا فعلته أحببني الله، وإذا فعلته أحببني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. خليك بحالك، الناس ما تكلم فيك. هذا لا يعني في الدين، هذا لا يعني في الدين. أما في الدين لابد أنك ستتكلم عن أمور لن تعجب الناس. يعني مثلا رجل يزني وأنت تقول الزنا حرام، لن يعجبه. رجل يسرق وأنت تقول السرقة حرام. رجل يأخذ الربا وأنت تقول الربا حرام، هذا لن يعجبه. ولكن في الحق لا يعجبه إلى يوم القيامة. إنما حسن الخلق هذا هو. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي تحرك الخاطر في صدرك وترددت هل تفعل أم لا تفعل، فلم ينشرح له الصدر لخشية اللوم من الله تعالى أو من الناس. يعني تخاف كيف ستقلب بين يدي الله، أو ماذا ستقول للناس، شيء ما يحصل به الطمأنينة في قلب المسلم، ومعناه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا كان هذا أمر حقا، ولو كانت الناس فيها، يعني في بعض الأمور أنت تعلمها أنها حق ولكن تتردد في قولها للناس، هذا لا يعني أنها إثم، هذا لا يعني أنها إثم، لأنه ليس كل ما يعلم يقال. يعني أعطيكم مثال، أنت تدخل إلى مكان الكل فيه من الصوفية، فهل تبدأ وتقولهم لا يجوز هذا الذي تفعله كذا، سيطردوك مباشرة. فإذا سكت عليهم أول الأمر وأنت تعلم أن هذا الذي يفعله خطأ، فهذا لا يعني أنك تفعل معهم، ولكن حقول سكت عليهم أولا حتى تعلمهم قليلا ثم تقول أنه هذا خطأ. وانتبه الإنسان، الإثم هو في الأمور التي الإنسان نفسه يعلم. يعني كيف سأقول للناس هذا الأمر، كيف سأقابل الله سبحانه وتعالى، فما تطمئن في نفسك. بارك الله فيكم. النواس بن سمعان رضوان الله عليه sagte ich sagte ich fragte den Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم bezüglich Tugend und Sünde. Tugendhaftigkeit oder Sünde? Und Sünde, Entschuldigung. Der Prophet sagte, Tugendhaftigkeit ist das gute Benehmen, der gute Charakter. Und Sünde ist, was in deinem Herzen Zweifel verursacht und du willst nicht, dass die Leute das erfahren. Du magst nicht, du willst nicht, dass die Leute das erfahren, dass die Leute das wissen. Das war Muslim. Was An-Nawawi sagte, die Gelehrten sagen, Al-Birr, was ist Al-Birr? Tugend, dass man Tugend ist. Sagen sie, wir sagen, das ist eine Bedeutung, Verwandtschaftsbande pflegen. Eine Bedeutung ist Wahrhaftigkeit. Eine Bedeutung bedeutet, weich mit den anderen zu sein und gut zu ihnen zu sein. Dass man mit den Leuten gut umgeht und dass man gehorsam ist. Und wenn man die alle zusammen kombiniert, das ist das gute Benehmen. Du fürchtest Allah, du gehst mit den Leuten gut um, du bist weich und du bist wahrhaftig und du hast gute Beziehung zu den Leuten. Das ist das Beste, wenn du so bist. Was bedeutet das allgemein, Husn al-Khuluq? Das heißt, wenn du die Leute triffst, triffst du sie mit offenem, sage ich jetzt, Gesicht, mit lächelndem Gesicht und du fügst ihnen keinen Schaden zu und du tust, was richtig ist mit ihnen. Du empfiehlst ihnen, du redest mit ihnen gut und du gibst ihnen das Gute. Also mit anderen Wörtern, du machst keine Sünden, du bist für dich verantwortlich, Gut, wenn du was Gutes machst, den anderen Gutes geben kannst, dann machst du das. Das ist das gute Benehmen in unserer Religion, Barakallahu Fikum. Und der Muslim sollte das verstehen. Das gute Benehmen heißt nicht nur äußerlich, sondern innerlich und äußerlich. Und einige Eigenschaften von gutem Benehmen sind angeboren. Und einige kann man lernen. Wie zum Beispiel Geduld. Es gibt manche, die geduldig sind, von Geburt an. Es gibt manche, die ruhig sind, von Geburt an. Es gibt andere, die lernen das. Deshalb, man darf nicht sagen, ich kann nicht. Oder ich schaffe es nicht. Im Islam, man muss versuchen. Und wenn du versuchst, dann wird Allah dir helfen. Die Sahaba haben Götzen angebetet und sie haben gegeneinander gekämpft und sie wollten den Propheten töten am Anfang. Später, wie waren sie? Sie waren die besten Brüder geworden. Sie haben Götzen nicht mehr gebetet, nur Allah angebetet und sie haben den Propheten von den Leuten so geliebt über alles. Über, die haben den Propheten mehr geliebt als sich selbst. Mit dem Iman. So, man kann nicht sagen, ja, ich kann mich nicht ändern, so ist mein Charakter. Nein, das ist falsch. Wenn man das sagt, auch das ist falsch. Man sollte sagen, ich versuche, meinen Charakter zu ändern zum Besten. Und wenn du Tugend bist, dann sollst du auch diesen guten Charakter hast. Guten Charakter bedeutet nicht nur, dass man ruhig redet mit den Leuten. Nein, nein. Sondern, dass man Geduld zeigt, dass man keinen Neid hat, dass man im Herzen sauber ist. Wenn man redet, dann redet man gut. Wenn du ein gutes Wort hast, sag es. Wenn du nicht hast, dann lass es. Was dir, was dich angeht, okay. Was dich nicht angeht, dann lass das den anderen. Was ist Al-Ithm? Was ist die Sünde? Das ist etwas, erstmal die Sünden, die bekannt sind, sind sowieso Sünden. Das geht hier darum, um was anderes. Das geht darum, wenn man nicht weiß über ein Thema, dass das Sünde ist oder nicht. Und man hat im Herzen hier Zweifel. Wie soll ich vor Allah stehen, wenn ich das tue? Wie soll ich den Leuten das erklären? Dann ist das eine Sünde, sollst du nicht machen. Das heißt, eine Sünde verursacht in deinem Herzen Zweifel. Und das ist genau, was der Prophet gesagt hat. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Verlass das, was Zweifel in deinem Herzen verursacht, zu dem, was kein Zweifel in deinem Herzen verursacht. So sollte der Muslim in seinem Leben sein. Und so sollte, barakallahu fikum, der Muslim handeln. Und er muss wissen, entweder bist du Tugend oder bist du Sünder. Und Tugend bedeutet nicht nur ein Wort, was man sagt, sondern das ist Wort, Überzeugung und Handlung, Tat. Dann möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Salli Allahumma ala Nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.